Und Jahwe redete mit Mose und Aaron also, nehmt unter den Söhnen Levis die Gesamtzahl der Söhne Kahats auf, Geschlecht für Geschlecht, Familie für Familie, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle, die sich dem Dienst unterziehen und Geschäfte am Offenbarungszelte verrichten. Dies ist die Verrichtung der Söhne Kahats am Offenbarungszelte, die hochheiligen Dinge. Es sollen aber Aaron und seine Söhne, wenn sich das Lager in Bewegung setzt, hineingehen, den verdeckenden Vorhang herabnehmen und mit ihm die Gesetzeslade umhüllen. Sodann sollen sie eine Decke von Sekufell darauf legen und oben darüber ein ganz aus blauem Purpur bestehendes Tuch breiten und die Stangen einstecken. Über den Schautisch aber sollen sie ein Tuch von blauem Purpur breiten und darauf die Schüsseln, Schalen und Becher, sowie die Kannen zum Trankopfer setzen, auch das ständig aufgelegte Brot soll darauf liegen. Über alles dieses aber sollen sie ein Tuch von Karmesin breiten, dieses mit einer Decke von Sekufell überdecken und sodann die Stangen einstecken. Weiter sollen sie ein Tuch von blauem Purpur nehmen und damit den Leuchter überdecken samt seinen Lampen, seinen Lichtscheren und Pfannen und allen seinen Ölgefäßen, mit denen man ihn zu besorgen pflegt. Sodann sollen sie ihn samt allen seinen Geräten in eine Hülle von Sekufell tun und auf die Trage legen. Über den goldenen Altar aber sollen sie ein Tuch von blauem Purpur breiten, ihn mit einer Decke von Sekufell überdecken und die Stangen einstecken. Sodann sollen sie alle für den Dienst erforderlichen Geräte, mit denen man den Dienst im Heiligtume zu besorgen pflegt, nehmen und in ein Tuch von blauem Purpur tun, dann sollen sie sie mit einer Decke von Sekufell überdecken und auf die Trage legen. Weiter sollen sie den Altar von der Asche reinigen und ein Tuch von rotem Purpur über ihn breiten. Auf dieses sollen sie alle die Geräte legen, mit denen man den Dienst an ihm zu besorgen pflegt, die Pfannen, Gabeln, Schaufeln und Becken, kurz alle zum Altar gehörigen Geräte, darüber sollen sie eine Hülle von Sekufell breiten und die Stangen einstecken. Und wenn Aaron und seine Söhne mit der Einhüllung der heiligen Dinge und aller der heiligen Geräte zu Ende sind, wenn sich das Lager in Bewegung setzt, so sollen danach die Söhne Kahats kommen, um sie zu tragen, aber berühren dürfen sie die heiligen Dinge nicht, sonst müssen sie sterben. Das ist, was die Söhne Kahats vom Offenbarungszelte zu tragen haben. Eliasa aber, dem Sohne Aarons, des Priesters, ist übertragen das Öl für den Leuchter, das wohlriechende Räucherwerk, das regelmäßige Speisopfer und das Salböl, sowie die Aufsicht über die ganze Wohnung und alles, was sich in ihr befindet an heiligen Gegenständen und den dazugehörigen Geräten. Und Jahwe redete mit Mose und Aaron also, lasst es nicht geschehen, dass der Stamm der Geschlechter der Kahatiter mitten aus den Leviten weggetilgt werde. Vielmehr tut das für sie, damit sie am Leben bleiben und nicht sterben müssen, wenn sie sich den hochheiligen Dingen nähern. Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und sie Mann für Mann anstellen bei dem, was sie zu verrichten und was sie zu tragen haben, dass sie nicht etwa hineingehen, um auch nur einen Augenblick die heiligen Dinge zu sehen, da sie sonst sterben müssen. Und Jahwe redete mit Mose also, nimm nun die Gesamtzahl auch der Söhne Gersens auf, Familie für Familie, Geschlecht für Geschlecht, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren sollst du sie mustern, alle, die sich dem unterziehen, Dienst zu tun und Verrichtungen am Offenbarungszelte zu besorgen. Dies ist die Verrichtung der Geschlechter der Gersoniter, was sie zu verrichten und zu tragen haben. Sie haben zu tragen die Teppiche der Wohnung und das Offenbarungszelt, seine Decke und die Decke von Sekufell, die oben darüber liegt, sowie den Vorhang vor der Türe des Offenbarungszeltes, ferner die Vorhänge des Vorhofs und den Vorhang vor der Toröffnung des Vorhofs, der die Wohnung und den Altar rings umgibt, samt seinen Seilen und allen Geräten, die es dabei zu besorgen gibt, und alles, was dabei zu tun ist, das sollen sie besorgen. Nach dem Befehl Aarons und seiner Söhne sollen alle Verrichtungen der Gersoniter stattfinden, bezüglich alles dessen, was sie zu tragen, und alles dessen, was sie zu verrichten haben, und zwar sollt ihr ihnen alles, was sie zu tragen haben, namentlich anweisen. Dies ist, was die Geschlechter der Gersoniter am Offenbarungszelte zu verrichten haben, und zwar stehe ihr Dienst unter der Leitung Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters. Auch die Söhne Meraris sollst du mustern, Geschlecht für Geschlecht, Familie für Familie, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren sollst du sie mustern, alle, die sich dem Dienst unterziehen und die Verrichtungen für das Offenbarungszelt besorgen. Und das ist, was ihnen zu tragen obliegt, was sie alles vom Offenbarungszelte zu besorgen haben, die Bretter der Wohnung, ihre Riegel, Säulen und Füße, ferner die Säulen des Vorhofs ringsum mit ihren Füßen, Pflöcken und Seilen, mit allen ihren Geräten und allem, was es dabei zu besorgen gibt. Und zwar sollt ihr ihnen die Geräte, die zu tragen ihnen obliegt, namentlich anweisen. Das ist die Verrichtung der Geschlechter der Söhne Meraris, alles, was sie vom Offenbarungszelt unter der Aufsicht Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters, zu besorgen haben. Und Mose, Aaron und die Fürsten der Gemeinde musterten die Kahathiter, Geschlecht für Geschlecht und Familie für Familie, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle, die sich dem Dienste, den Verrichtungen am Offenbarungszelt, unterzogen. Es beliefen sich aber die Geschlecht für Geschlecht aus ihnen Gemusterten auf 2750. Das sind die aus den Geschlechtern der Kahathiter Gemusterten, alle, die am Offenbarungszelte Dienst taten, welche Mose und Aaron musterten gemäß dem Befehle Jahwes durch Mose. Und was die betrifft, die aus den Söhnen Gersens Geschlecht für Geschlecht und Familie für Familie gemustert waren, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle, die sich dem Dienste, den Verrichtungen am Offenbarungszelt, unterzogen, so beliefen sich die Geschlecht für Geschlecht, Familie für Familie aus ihnen Gemusterten auf 2630. Das sind die aus den Geschlechtern der Söhne Gersens Gemusterten, alle, die am Offenbarungszelt Dienst taten, welche Mose und Aaron musterten gemäß dem Befehle Jahwes. Und was die betrifft, die aus den Geschlechtern der Söhne Meraris Geschlecht für Geschlecht, Familie für Familie gemustert waren, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle, die sich dem Dienste, den Verrichtungen am Offenbarungszelt, unterzogen, so beliefen sich die Geschlecht für Geschlecht aus ihnen Gemusterten auf 3200. Das sind die aus den Geschlechtern der Söhne Meraris Gemusterten, die Mose und Aaron musterten gemäß dem Befehle Jahwes durch Mose. Was aber sämtliche Gemusterte betrifft, die Mose, Aaron und die Fürsten Israels Geschlecht für Geschlecht und Familie für Familie unter den Leviten musterten, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle die sich dem unterzogen, am Offenbarungszeite dienstliche Verrichtungen, sowie den Dienst des Tragens zu besorgen, so beliefen sich die aus ihnen Gemusterten auf 8580. Gemäß dem Befehle Jahwes stellte man sie unter der Aufsicht Moses Mann für Mann bei dem an, was sie zu besorgen und zu tragen hatten, wie Jahwe Mose befohlen hatte.